Thymian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und heute im wahrsten Sinne des Wortes Radio. Eine Stunde lang ausschließlich im Radio. Im Fernsehen gibt's Winnetou. Daher fallen wir im Fernsehen aus. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt, wo immer ihr euch jetzt auch aufhaltet. In irgendeinem Auto, vielleicht bei der Arbeit oder gemütlich zu Hause. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die Telefonnummer wie immer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Andrea ist die erste heute Nacht. Hi. Hi, 36 Jahre alt. Ja. Und du hast mich angerufen. Mhm. Warum? Ich habe gestern die Astrid gehört. Astrid, wer war das? Über das Flirten gesprochen hat. Ach, Astrid war die fast blinde Frau, genau, die mich gefragt hat, wie soll ich als blinde Frau flirten? Genau. Ja, oder? Gut, sie kann dich ja schlecht gefragt haben, weil das hättest du ja so auch nicht beantworten so können. So war es ja dann auch. Und dann habe ich das Publikum aufgerufen, die blinden Leute unter uns. Genau. Bist du blind? Ja. Ah, du bist wir blind. Wir kennen uns auch schon irgendwie. Das heißt, wir haben schon mal miteinander geredet. Ja, wir haben miteinander schon geredet und wir haben uns auch schon gesehen. Andrea, wir haben uns schon mal gesehen? Ja, im Rudolfsplatz. Das heißt, ich habe dich gesehen, aber du mich ja nun nicht. Aber wir haben uns näher kennengelernt, ne? Ja, genau. Ja, also dann erzähl mal. Also du bist ja von Geburt, wenn ich mich recht erinnere, von Geburt an blind. Ja. Und die große Frage ist, wie flirten blinde Menschen? Wie flirten sie? Also wir überspringen die erste Flirtphase, würde ich mal sagen. Also den Augenkontakt? Genau. Was wir so machen. Und dadurch ist das dann schon alles ein bisschen schwieriger. Wie überspringt man die? Fasst du gleich an? Nein, so meinte ich das nicht. Nein, wir überspringen die dadurch, dass wir eben sie natürlicherweise überspringen, so meinte ich das. Und dann richten wir uns nach den Stimmen. Ja, die Stimmen. Das heißt, also wenn mir eine Stimme gut gefällt, dann ist das auch schon mal ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass der Mensch mir gefallen könnte. Mhm. Aber ihr seid natürlich da ein bisschen im Hintertreffen, weil genau, wir können auch über eine gewisse Distanz hinweg flirten. Genau. Oder in der Disco, ne? So querbeet ein bisschen gucken. Das könnt ihr nicht. Das ist genau, dann. Das fällt dann weg. Mhm. Das heißt, es muss ein bestimmter Radius sein, in dem das stattfindet. Man muss schon sehr in der Nähe von demjenigen genau sein oder derjenigen sein. Genau. Und dann bekommst du so die ersten Impulse durch die Stimme, die und dann denkst du, aha, das ist eine sympathische Person. Ja, und dann. Und dann muss man die Person irgendwann an im richtigen Moment vielleicht. Genau. Ich wollte gerade sagen, da muss man aber schon mutig sein, ne? Du musst dann ansprechen. Genau, also ich muss diejenige sein, die auf die Leute zugeht. Mhm. Das ist schon wahr. Also da gibt es definitiv keinen anderen Weg. Irgendwann musst du, oder was heißt irgendwann, relativ flott, wenn du irgendwas gewittert hast, musst du ansprechen. Ne? So ist es. Mhm. Also ich sehe da auch keine andere Möglichkeit. Du bist 36 Jahre alt. Ja. Ich glaube, die Astrid gestern war auch irgendwas Anfang 30, 32. Die hatte nun ganz lange keinen Freund. Ja, bei mir ist das ähnlich. Also erstens, gut, ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht und bin irgendwann zur Lesbe geworden oder wie man auch immer. Vielleicht war ich es auch schon vorher, weil als Kind oder als Jugendliche habe ich mich auch schon mal in die eine oder andere Lehrerin verliebt. Du hast ja auch dann hatte ich nur so meine Männerphase und dann irgendwann eben nicht mehr. Ist ja jetzt letztendlich auch jetzt egal, welche Ausrichtung du bist. Genau. Wie ist das denn so bei dir? Hast du beispielsweise im Moment eine Partnerin? Nein. Keine. Wie lange liegt es zurück, dass du eine hattest? Ich hatte so gar keine. Also ich verliebe mich hier. Ich habe also die Tendenz, dass ich mich entweder in Hetero-Frauen verliebe oder das in Frauen, denen irgendwie sowieso alles zu viel ist oder in Frauen, die schon vergeben sind. Also ich suche mir dann immer die dann aus, die es dann noch nicht werden. Also aber ich hatte da liegt der Hund ja bei dir begraben, ne? Wenn du dir immer die Falschen aussuchst. Ja, natürlich liegt er auch bei mir begraben, klar. Auf jeden Fall. Aber es liegt nicht daran, dass du keinen Kontakt bekommst, so wie bei Astrid. Den Kontakt kriegst du schon und dann entstehen andere Probleme, genau, die vielfältig dann sind. Ne? Genau, das ist dann die andere Sache, dass ich dann halt Ja. Hattest du denn, ich, das gehört jetzt gar nicht direkt zu dem Thema, weswegen du jetzt angerufen hast, aber ich frage dich trotzdem, wo wir schon miteinander wieder reden. Hattest du denn schon mal einen sexuellen Kontakt mit einer Frau? Ich hatte einmal einen sehr guten, oder zwei sehr gute Kontakte mit Frauen, sexuelle, die auch sehr schön waren. Mhm. Doch. In die eine habe ich mich dann auch super verliebt. Das ging dann mit richtig Liebeskummer los und mit Kotzen und allem Möglichen, weil das dann eben nicht geklappt hat. Mhm. Ich hatte dann auch noch eine Zeit lang Kontakt zu ihr und irgendwann habe ich erkannt, dass das sowieso nicht gepasst hätte, weil die viel negativer gedacht hat als ich. Und von daher wäre das auch nichts geworden. Also die Grundfrage ist von deiner Seite aus jetzt schon mal erläutert. Das heißt, es geht nur über die Stimme und man muss dann mutig sein und jemanden ansprechen, sonst läuft überhaupt gar nichts. Ja, weil wie soll der andere sonst eben wissen, genau so ist es, was man überhaupt will? Oder man muss da schon ein Signal setzen. Würdest du denn, da war die Astrid gestern ja auch ein bisschen gebremst, würdest du auch mit einer Frau zusammen sein wollen, die selbst behindert ist oder selbst blind ist? Ich denke, es kommt dann nicht drauf an, ob man ein Handicap hat oder nicht. Mhm. Also da muss halt einfach die Chemie stimmen. Mhm. Ich kann das auch schlecht beantworten. Also es ist immer so, ich sehe halt, ich kenne ja auch viele blinde Pärchen und ich denke dann schon oft so, ja, ich weiß nicht, man ist dann schon sehr unter sich irgendwie. Mhm. Aber wenn es mich erwischen würde, ist es auch würde egal. Es mich auch erwischen. Genau, klar. Ja. Andrea, ich wünsche dir, dass du dich nur endlich mal in eine Frau verliebst, wo es auch klappt, ne? Ja, wo nicht alles auch kompliziert ist. Und bitte keine Hetero-Frau, und das ist nur hochkompliziert. Das ist echt wahr. Oder eben, ich habe da wirklich schon, also ich weiß nicht, wieso ich da immer... Aber wird schon noch passieren. Wird schon noch werden, bin ich auch ganz sicher. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die auch grundsätzlich ist. Ich unterhalte mich sehr gerne mit blinden Menschen, um deren, wie soll ich sagen, deren Wahrnehmung mir vorzustellen. Eine Frage jetzt noch zum Schluss. Du bist ja von Geburt an blind. Du hast diese Welt, so wie wir sie wahrnehmen, nie wahrnehmen können. Wie träumst du? Ich träume in Formen. Das heißt, ich habe dann schon so eine Form vor dem geistigen Auge von irgendwelchen Gegenständen oder Dingen oder auch Menschen. Aber du kannst ja nur von Formen träumen, die du erfüllt mal hast, ne? Ja, genau. Also eine Giraffe oder so, da würde ich mir dann schon schwer tun. Die kenne ich jetzt nur als Spielzeug. Mhm. Und die würde ich dann jetzt als Spielzeug, so wie ich es als Kind in Erinnerung hatte, auch träumen. Letztendlich kannst du von der Form her die Welt dir ja auch nur in der Miniatur vorstellen. Also ein Hochhaus nur als Spielzeug. Ja. Ein Berg auch nur, wenn man das kleiner darstellt in, weiß ich, bei der Eisenbahn oder so. Ja, so diese Reliefsachen zum Beispiel. Mhm. Aber Eisenbahn, da ist das ja auch nicht so richtig, glaube ich, dargestellt dann. Nee. Mir fällt gerade kein Beispiel ein. Gibt es irgendetwas, was man durch eine Miniaturausgabe nicht darstellen kann in der Form? Gibt es etwas, was du dir nicht vorstellen kannst, was wir Sehenden aber ganz normal finden? Ja, zum Beispiel, das frage ich mich immer wieder, wie das mit dem Himmel aussieht, oder? Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus. Wolken. Wolken kann man nicht fühlen. Genau, oder auch andere Sterne zum Beispiel. Sterne, genau. Stern, der Mond. Was ist der Mond? Wenn der voll ist, dann merke ich den irgendwie. Wie stellst du dir den Mond vor? Rund. Mhm. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Also so wie ein Ball. Mhm. Und du kannst dir ja auch keine Farben vorstellen. Die kann ich nur vergleichen mit glatt und rau. Du weißt ja eigentlich gar nicht, was Farben sind, ne? Abstrakt eine Farbe zu erklären, ist ja gar nicht möglich. Ja, ich lasse es mir aber trotzdem ganz gern mal erklären, weil ich denke mir, das hat halt dann sehr viele Facetten. Und facettenreiche Dinge kann man ja schon mit Stoffen oder Metallen darstellen. Also ich stelle mir gerade vor, wenn ich dir sagen müsste, pass auf, es gibt Flächen, oder ich sitze hier gerade an einem Tisch. Den Tisch kannst du dir vorstellen, weil du den fühlen kannst. Ja. So, Tische sehen alle anders aus irgendwie. Das sagt dir ja noch gar nichts. Doch, das stimmt auch, weil die fühlen sich auch oft anders an. Gut, die fühlen sich anders an, aber dass sie uns so optisch auch anders erscheinen, das ist ja sehr schwer für uns Sehende, dir abstrakt zu erklären. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Das macht mir immer so deutlich, in welcher Selbstverständlichkeit wir mit unserem Augenlicht umgehen, wenn ich mit Menschen rede, die blind sind. Und wie schwer das ist, sich gegenseitig zu erklären. Ungeheuer schwer. Ja, es fragen mich ja auch die meisten Leute, was siehst du? Und wenn ich dann sage nichts, dann verwirrt sie das meistens, weil zum Beispiel gibt's für die ja nicht, weil sie haben ja immer irgendwas vor Augen. Genau, zum Beispiel ein Regenbogen. Ja. Kann ich nicht erklären. Könnte ich mir auch so nicht vorstellen. Mhm. Wir Sehenden können uns ja nur eine bestimmte Anzahl von Farben vorstellen oder nehmen sie wahr. Unser Gehirn ist ja auch schon wiederum so eingeschränkt, dass wir keine andere Farbe außer den Farben, zu denen wir konditioniert sind, können wir uns auch nicht vorstellen. Mhm. Vielleicht gibt es noch andere Farben, die wir nur nicht wahrnehmen können. Also jetzt werden wir sehr philosophisch sehr abstrakt, aber es ist natürlich, glaube ich, wirklich sehr interessant. Ja. Der Tipp ist rübergekommen an die blinden Menschen, die uns zuhören. Ich danke dir herzlich, Andrea, und wünsche alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, Andrea. Bis dann, ciao. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen sind wir nicht da, weder im Fernsehen noch im Radio, da ist ja Feiertag in Nordrhein-Westfalen. Und am Freitag haben wir Besuch hier im Studio, einen prominenten Menschen, und zwar den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Er stellt sich euren Fragen und eurer Kritik und euren Anmerkungen. Ihr könnt anrufen und den Menschen und den Politiker Wolfgang Clement befragen hier in meiner Sendung eine ganze Stunde lang. Markus ist dran und der ist 12 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hey, kenne ich diese Stimme? Bitte? Ich überlege gerade, kenne ich diese Stimme? Ja. Haben wir schon mal geredet? Ja. Erzähl mal, von der Stimme kriege ich das nicht mehr auf die Reihe, was es war. Und zwar das Thema war, dass ich herausgefunden habe, dass ich mal adoptiert bin. Oh, ich weiß. Vielleicht 2-3 Wochen her, ne? Ja, ist gar nicht so lange her. Da hast du mir erzählt, dass du irgendwie im Schreibtisch oder so von deinem Vater gewühlt hast. Ja. Und durch Zufall entdeckt hast, dass du ein Adoptivkind bist. Mhm. Und das war ganz schlimm für dich oder kompliziert, überhaupt das so auf die Reihe zu kriegen, für dich. Mhm. Und das zu verarbeiten. Und ich glaube, wir sind auseinandergegangen, dass ich dir gesagt habe, sprich mit deinen Eltern. Ich glaube, das ist gut, wenn ihr da offen drüber redet, auch wenn du rumgeschnüffelt hast, was du eigentlich nicht hättest tun dürfen. Mhm. Und, was ist passiert? Ja, ich hatte meinen Eltern das erzählt, dass ich eben aus Versehen in diese Schublade gegangen bin. Ja. Gut, am Anfang waren meine Eltern leicht enttäuscht und auch ein bisschen misstrauisch mir gegenüber. Ja. Aber das hat sich dann alles wieder geändert und das Verhältnis zu meinen Eltern ist jetzt ein bisschen eingeschränkter. Aha. Aber meine Eltern und ich will versuchen, einen Neuanfang zu starten. Ja. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es klappt. Nun hattest du damals ja, da haben wir auch eine ganze Weile drüber gesprochen, schon einige Fragen, die auch verständlich sind, wenn man so etwas entdeckt. Die Frage, woher komme ich? Was sind meine richtigen Eltern? Hast du da irgendeine Information bekommen? Ich habe alle Informationen bekommen, die ich brauche. Ja. Und zwar, ich bin adoptiert worden von meinen Adoptiveltern, als ich 2 war. Mhm. Meine Eltern sind, als ich 4 war, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Als du 4 warst? Mhm. Davon wusste ich natürlich gar nichts, weil ich ja mit 2 schon adoptiert worden bin. Achso, aber du bist adoptiert worden, da lebten deine Eltern noch. Ja. Warum haben deine leiblichen Eltern dich abgegeben, als du 2 warst? Das weiß ich nicht genau, weil ich konnte meine Eltern jetzt auch nicht selber fragen. Also die Adoptiveltern konntest du nicht fragen danach? Also ich hätte sie schon fragen können, aber meine Adoptiveltern hätten sicherlich auch nicht gewusst, warum. Haben die denn deine leiblichen Eltern, wir sagen jetzt immer mal leiblich und Adoptiveltern, sonst kommen wir durcheinander, ne? Haben deine Adoptiveltern, deine leiblichen Eltern denn mal kennengelernt? Ich denke ja. Also ich habe nicht direkt nachgefragt, aber ich glaube schon. Mhm. Dann müssten sie ja eigentlich auch wissen, warum sie dich abgegeben haben, ne? Ja, ich habe mir nur gedacht, dass ich es nicht wüsste, dass sie es vielleicht auch nicht wissen. Mhm. Aus dem Grund habe ich da gar nicht weiter nachgehakt. Na gut, man muss ja auch jetzt nicht alles auf einmal gleich besprechen, eins nach dem anderen. Dann haben sie dir erzählt, dass deine leiblichen Eltern, als du 4 warst, da sind die gestorben, sind die umgekommen. Nein, das haben sie mir nicht erzählt, das habe ich durch das Jugendamt erfahren. Aha. Ich hatte mich an das Jugendamt gewendet und hier und da mal rumgefragt. Und dann bin ich eben zu einigen Telefonnummern gekommen. Eine dieser Telefonnummern war von meiner Oma, Oma meiner leiblichen Eltern. Mhm. Sag mal, das Jugendamt hat dir als 12-jährigen Jungen da Auskünfte gegeben? Ja. Ach, das wundert mich. Da hast du einfach angerufen und da haben die dir da... Nein, ich bin da vorbeigegangen mit meiner Mutter, also mit meiner Adoptivmutter. Ach so, jetzt verstehe ich. Mhm. Und die haben mir einige Nummern gegeben, hat mich dann informiert. Mhm. Das war meine Oma, die da dran gegangen ist. Mhm. Und die sagte mir, dass sie verunglückt sind. Und ich war natürlich etwas traurig darüber. Mhm. Mhm. Aber du hast ja auf diesem Wege doch zumindest deine leibliche Oma kennengelernt, ne? Ja, ja, mit der bin ich jetzt auch öfters mal zusammen. Ja, das ist doch toll. Die, dann aber das Problem ist, die wohnen in Köln, ja, meine Oma, und ich wohne in Castrop-Rauxel, und das ist schon... Ja gut, aber so weit ist es ja auch nicht. Und du wirst immer älter und dann ist das mit dem Fahren, mit dem Zug und so auch nicht mehr so problematisch. Mhm. Aber auf jeden Fall kennst du sie ja jetzt. Naja. Wie fandst du sie so? Sie hat mehr Ähnlichkeit mit mir als mein Adoptivvater. Hat sie sich gefreut, dich kennenzulernen? Ja, sehr. Aber das ist doch schön. Mhm. Und du hast dich auch gefreut? Ja. Ja. Das heißt ja, du wirst im Lauf... Hallo? Jetzt haben wir irgendwas gehört im Hintergrund. Ich hoffe nicht, dass der Markus irgendwie Ärger bekommen hat. Da hörte ich eine Stimme. Naja. Jetzt haben wir den Marc da. Der ist 15 Jahre alt. Ja. Und auch ein Thomas, der ist 16 Jahre alt, ne? Ja. Aber jetzt rede ich erstmal mit Marc, ne? Ja. So, Marc, um was geht's denn? Ja, mein Freund und ich, wir wurden beim Sprühen erwischt. Beim Sprühen? Ja. Was habt ihr denn gesprüht? Ja, wir haben Tag an die Wand gemacht. Also so Graffiti-Sachen, was? Ne? So Graffiti. Ja, genau. Was habt ihr genau, beschreib uns das mal, damit wir uns das vorstellen können, was ihr genau gesprüht habt. Ja, einen einfachen normalen Tag. Ein Tag? Ja. Was ist das? Ja, irgendwie ein Wort oder so und das dann an die Wand sprühen. Aha. Wo habt ihr das hingesprüht? An eine Mauer. Ja, ja, aber was war das jetzt, von einem Wohnhaus oder irgendeine olle Mauer? An einer Schule. An einer Schule auch noch. Mhm. Und erwischt worden? Ja. Wie ist das zustande gekommen mit dem Erwischtwerden? Jemand hat uns gesehen und hat die Polizei gerufen und hat dann gesagt, in welche Richtung wir gegangen sind. Und dann ist uns ein Polizeiwagen entgegengekommen. Und da war es passiert? Ja. Verhaftet und sofort in den Knast? Nein. Nach Hause gebracht und dann haben wir einen Brief von der Polizei gekriegt und dann mussten wir da aussagen und so. Wann war denn das? Wann hat man euch denn verhaftet? Das war in den Sommerferien. Mhm. War das eure erste Tat dieser Art oder habt ihr schon öfter Sachen gemacht und man hat euch nicht erwischt? Das war die erste Tat. Ach, die erste Tat und dann schon gleich erwischt worden. Ja, wir haben uns wohl ein bisschen ungeschickt angestellt. Ja. Und was ist jetzt draus geworden? Ja, bis jetzt noch nichts. Wir mussten jetzt nochmal vorgeladen werden. Und da wurden Fingerabdrücke genommen. Wie bitte Fingerabdrücke? Und Fotos gemacht. Und ehrlich? So richtig irgendwie, ja, im Krimi. Ja, die wollen wahrscheinlich rauskriegen, ob ihr noch andere Sachen auf dem Kerbholz habt, ne? Ja, das kann sein. Gib mir mal den Thomas, der sitzt neben dir, ne? Ja. Ja. Ja, hi Domian. Mensch, Thomas, zum allerersten Mal gesprüht und dann schon gleich erwischt. Ja. Dumm gelaufen. Sehr dumm gelaufen, ja. Was haben die Eltern denn jetzt gesagt? Großer, ja, Knatsch da? Ja, naja, ich habe ihnen nicht die ganze Wahrheit erzählt, also. Was hast du denen denn erzählt? Ja, weil die müssen ja nicht zu der Polizei mit. Ja? Ja. Achso, du hast, ja, die mussten nicht zur Polizei mit? Nein, die mussten nicht. Die konnten mit. Mhm. Und sie mussten uns nicht zur Polizei lassen. Und was hast du denen jetzt für eine Variante zu Hause erzählt, deinen Eltern? Ja. Was hast du denen jetzt erzählt, deinen Eltern? Ja, also ich hab, ja, wir haben gar nicht gesprüht. Nur so eben, wir haben gar nicht gesprüht, habe ich gesagt. Oh. Könnte natürlich übel enden. Ich vermute, ja, mal, ja, ich vermute mal fast, dass ihr, sprich eure Eltern, aufkommen müsst für die Reinigung dieser Wand. Ja, das nehme ich auch mal an, wenn das rauskommt. Ja, es wird ja jetzt rauskommen. Ja. Die Polizei hat euch doch Habt ihr denn bei der Polizei die Tat gestanden? Nicht ganz. Wie nicht ganz? Ein bisschen nur? Ja, nur ein bisschen. Aber wie kann man denn nur ein bisschen gestehen? Entweder das sind ja mehrere Tags nebeneinander und so. Ach so, habt ihr gesagt, wir sind nur für eins verantwortlich? Ja, und wir haben gesagt, wir sind nur für eins verantwortlich. Und dann da war noch vielleicht ein bisschen ein größeres daneben an, aber das haben wir verleugnet. Aber die habt ihr auch gemacht, im Prinzip alle? Nicht alle. Also sagt ihr bei der Polizei ja fast die Wahrheit? Ja, fast die Wahrheit. Ja. Wie teuer wird denn das werden, Mensch? Ich hab keine Ahnung. Also, so im Prinzip ist es natürlich auch nicht so die feine Art, das zu machen, ne? Ja, klar. Ist schon scheiße. Stell dir mal vor, du hättest irgendwo ein schönes Haus oder so und dann kommt irgend so ein Depp namens Thomas vorbei und sprüht dir auf dein Haus. Würdest du auch sauer sein? Ja, wahrscheinlich, wenn es rauskommt, dass wir überhaupt ein kleines Stück an der Wand gemacht haben, dann müssen wir die ganze Wand da bezahlen. Naja, so ist das immer. Ja, wenn du einen kleinen Kratzen am Auto hast, musst du auch den ganzen Kotflügel renovieren, ne? Also, das läuft jetzt bei der Polizei noch? Ja. Haben die gesagt, wie lange das dauert, bis da alles? Nee. Also, die waren da ziemlich unfreundlich da. Und ihr musstet die Fingerabdrücke geben? Das ist ja wirklich sehr spannend, ne? Ja. Was ziehen wir denn da jetzt für Konsequenzen aus dieser Tat? Ja, wir wollen aber jetzt erstmal aufhören. Vorab. Würde ich auch erstmal so sporadisch raten. Ja. Lasst mal die Finger davon. Ja. Kann nur weiteren Ärger geben. Ja. Und wollen wir mal hoffen, dass das nicht so teuer wird, weil dann ihr müsst es den Eltern dann ja sagen. Ne? Ja, stell dir mal vor, ihr müsst dann 1.000 oder 2.000 Mark hinblättern, was durchaus passieren kann, wenn so eine Wand renoviert wird. Ja. Dann Scheiß, ja genau. Und beim ersten Mal sich gleich erwischen lassen, dann seid ihr aber auch ganz schön doof, Mensch. Habe ich jetzt nicht gesagt, schneide ich wieder raus, nehme ich auch zurück. Thomas und Marc, du grüßt den Marc nochmal. Ja, okay. Ne, und wir hoffen, dass es nicht so teuer wird und lasst die Finger vom Sprühen. Macht irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht nicht so übel sind. Ne? Ich habe ja früher auch viele Sachen getan. Aber ich habe mich nicht erwischen lassen. Das ist der Unterschied. Thomas und Marc, tschüss. Ja, tschüss, ciao. Ja. Mario, 21. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, Domian. Einen wunderschönen guten Morgen, Mario. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Heute ist eine Sendung der alten Bekannten, das ist ja lustig. Ja, genau. Naja, aber es ist schon länger her. So ungefähr ein halbes Jahr. Geht ja noch. Was nimmst du jetzt Bezug auf das Gespräch oder Nein, geht es heute um ein neues heute Thema? Heute geht es um was anderes. Aha, dann lass uns über das Neue reden. Über das neue Thema. Hast du sicherlich schon vorliegen? Nee, ich weiß nie was. Wir kommen wieder zum Flirten zurück. Wir kommen zum Flirten zurück. Bist du blind? Nein, ich bin nicht blind, aber ich habe auch ein Handicap, sag mal so. Na, sag mal, was für eins? Also, ich bin Rollstuhlfahrer, von Geburt an körperbehindert und habe keine Beine. Ja? Und ich nutze lass mich fragen, du bist von Geburt ohne Beine geboren? Ja, das ist richtig. Mhm. Und ich nutze das Phänomen Stimme, um zu flirten. Mhm. Und zwar wie folgt, ich arbeite selbst in der Kundenbetreuung zum Beispiel, im Mobilfunk. Mhm. Und sitzt dann natürlich auch an der Quelle. Ja. Und da bekommt man ja auch das ein oder andere Kompliment für die Stimme, dass man eine angenehme Stimme hat und so weiter. Also du telefonierst hauptsächlich mit den Kunden? Ja, ich telefoniere auch wahnsinnig gern. Das ist eins meiner... Ich merke schon, das klingt schon fast professionell, wie du jetzt gerade angefangen hast. Ja? Ja. Ach na ja, gut, ich wollte Moderator werden, war aber kein Journalist, daher war mir das vergönnt. Ja. Na, aber das sei dahingestellt. Und dazu kommt es natürlich auch zu Problemen, ganz logisch. Mhm. Weil irgendwann ist man am Punkt angekommen, wo man den Menschen von sich selbst überzeugt hat, ganz einfach, weil am Telefon ist man einfach man selbst. Man schaltet die Vorurteile zu Beginn erstmal aus, die optischen. Mhm. Was natürlich, ich will nicht sagen abschreckt, aber doch Skepsis hervorruft, was natürlich auch normal ist irgendwo. Was ruft Skepsis hervor? Also wenn du jemanden siehst ohne Beine, bist du natürlich auch erstmal erstaunt und guckst erstmal. Ja, klar. Und hast Berührungsängste, nennen wir es doch mal so. Ja, klar. Du würdest jetzt nicht spontan auf mich zugehen, du vielleicht schon, gar kein Problem, denke ich mal, aber andere vielleicht nicht so, obwohl sie es gerne wollen, weil sie nicht wissen, wie komme ich an diese Person ran. Und da ist man gehemmt und ist vorsichtig. Genau. Und also du erzählst den Leuten erstmal nicht, dass du diese Behinderung hast. Nein. Natürlich, das wäre ja mit der Tür ins Haus fallen und dann könnte ich es auch lassen im Prinzip. Mhm. Aber wir reden jetzt im Moment hauptsächlich über ein berufliches Gespräch oder rufst du auch schon mal aus so Flirtlines an? Nee, Flirt, dein Gottes Willen. Das nicht. Verrückt. Mhm. Ich war im Übrigen im Gespräch bei dir Telefonerotik. Mhm. Als Frau. Kannst du dich erinnern, wo wir dich so schön reingelegt haben? Nee, weiß ich jetzt in nicht mehr. In der Redaktion? Ja, hallo? Ach ja, jetzt war ein Spaß. Ja, genau. Jetzt weiß ich. Ja, genau. Ja, ich weiß. Lustig. Genau, das war ich. Genau. Nein, das mache ich natürlich nicht selbst. Also ich rufe da Gottes Willen nicht an, weil ich selbst für tätig war und dann weiß man, was abgeht. Aber ich meine, wenn du beruflich mit den Leuten redest, besteht da gar nicht so eine große Möglichkeit, sehr privat zu werden. Nein, das passiert mal. Meine letzte Freundin zum Beispiel hatte ich auch über unsere Kundenbetreuung kennengelernt. Ach so. War auch im Fernsehen mit dieser Geschichte. Mhm. Öffentlichen. Ach so, das Thema war die Arbeit und dann wurde es dann irgendwann auch privat und ihr habt euch privat unterhalten. Ja, lass mal in dem Beispiel doch mal das durchgehen. Hast du ihr dann am Telefon irgendwann noch gesagt, was los ist? Oder erst, als ihr euch dann wirklich getroffen habt? Hat sie es da gesehen? Nein, nein, Gottes Willen, das wäre ja fatal. Das wäre ja, da hätte ich ja nichts gekonnt im Grunde genommen. Also der erste Kontakt war über Arbeit. Ich gehe mal von meiner Ex-Freundin aus. Und ja, Stimme war sympathisch. Mir ist es natürlich arbeitsrechtlich untersagt, Kontakt zu meinen Kunden aufzunehmen. Und daher wurde ich halt gefragt nach meiner Telefonnummer. Und was ich mit meiner eigenen Telefonnummer mache, ist ja mein Problem, ganz einfach. Ich habe sie auch rausgegeben, weil mich die Stimme auch fasziniert hat. Ich höre auch wahnsinnig gern Stimmen. Die blinde Dame, die 36 war, hat auch eine fantastische Stimme gehabt. Ja, hatte sie ja. Hatte sie wirklich sehr erotisch und klang auch jünger. Und da hat sie mich halt später dann nochmal angerufen am Abend. Und so wurde das erste Gespräch ganz, ja, banal, sage ich ganz einfach, allgemeine Dinge. Und das wurde dann immer mehr. Man merkte, man ist sich sympathisch, man hat sich was zu sagen. Und dann versucht man auch zu erzählen. Und irgendwann kommt man natürlich auch an den Punkt an, wo man nicht weiterkommt quasi. Und wo ich dann mit, ja, der Katze aus dem Sack muss, sagen Als die Katze aus dem Sack war, wie hat die Frau am Telefon reagiert? Das geht nicht so einfach. Ich versuche natürlich, die Person abzuchecken, zu sehen, kann ich das sagen oder kann ich nicht sagen? Hat es Sinn oder hat es keinen Sinn? Ich versuche, Lebenseinstellungen zu erfragen etc. und Toleranzen. Aber du hast es ihr dann irgendwann gesagt am Telefon? Ja, natürlich. Irgendwann habe ich ihr dann gesagt, als es zum Treffen kam. Und die Reaktionen sind, ich muss sagen, immer positiv eigentlich. Immer. Es gab erst einen Fall, sage ich mal, wo die junge Dame sagte, sie käme damit nicht klar. Ja, ja. Und das ist eigentlich immer recht erstaunlich, dass viele eigentlich erst sagen, das ist kein Problem. Viele trauen sich es nicht, habe ich so den Eindruck. Das ist nämlich das Problem. Ja, es halt, du bist natürlich auch im Vorteil. Wenn du jemanden schon sehr gut kennengelernt hast, dann hast du ja auch schon eine Vertrauensebene aufgebaut mit der Person. Das ist ja meine Arbeit, sage ich mal. Das ist eigentlich mein Ziel, die menschliche Beziehung aufzubauen. Und dann fällt es einem leichter, damit umzugehen auch. Ne? Ja, na, ist es aber wirklich in Wirklichkeit nicht. Die Damen, die lügen sich selbst was in die Tasche teilweise, weil keine wirklich Ewigkeiten da bleibt. Wie lange war denn die letzte bei dir? Ein halbes Jahr, ein halbes Jahr. Naja, immerhin, ne? Ja gut, im Fernsehen war die Rede von Hochzeit und so weiter, zusammenzuhängen und so weiter, ne? Du hast, wie kann man sich das vorstellen? Du hast auch keine Oberschenkel. Wie keine Oberschenkel? Ja, man kann das nicht so erklären. Nee, Oberschenkel habe ich dann auch keine, nein. Also nicht so ein Stummel, also nicht Stummel, wie man sich das vielleicht vorstellt, also Kriegsveteran oder so? Nein, so ist es nicht. Also ist der Rumpf? Der Rumpf ist da, das Becken ist auch da. Das Becken ist auch da? Becken habe ich. Aber es sind keine anderen. Der Hintern ist auch da. Ja. Und da musst du dir vorstellen, nach dem Hintern schließt die ganze Sache ab, sage ich mal. Ja. Ganz normal. Ja. Die Genitalien sind auch vollkommen normal. Vollkommen normal ausgebildet? Also, ja, genau. Ausgeprägt. Und dann sitze ich quasi auf meinem Steiß, wie du auch. Ja, ich kann es mir vorstellen. Und dann ist, da ist irgendwo Schluss. Es gibt keinen Beinansatz. Also es ist eine runde Sache, ich sag das jetzt mal, ich kann drüber lachen, weil ich dazu stehe. Und es ist eine runde Sache und ich bin auch nicht hässlich, bin sportlich, gebildet und so weiter. Also die Behinderung ist ausschließlich bezogen jetzt auf den unteren Bereich. Nein, das ist eine komplexe Sache. Zum Beispiel der Haarwuchs, ich habe keine Haare zum Beispiel. Ach so. Aber das steht mir ganz einfach, es sieht einfach gut aus. Und ich habe auch Breakdance früher gemacht in der Diskothek. Echt? Ja, natürlich. Das ist ja schrill. Und habe... Also viele Menschen kennengelernt. So Arme und so, das kannst du alles ganz normal bewegen? Ja, natürlich. Ja, und die sind auch normal ausgebildet, Arme und Hände? Nein, auch nicht. Auch nicht ganz. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ein bisschen, das hatte ich schon so vor, ich werde dir mal ein Foto schicken. Ja, mach mal, das ist dann immer einfacher, sich... ein Bild zu machen. Ja, genau. Und das Problem ist einfach, dass nach einer Weile die Beziehung irgendwie kippt. Einmal hatte ich ein ganz krasses Erlebnis, das hat mich sehr geprägt, sage ich mal, als man mir wortwörtlich sagte... Du bist ein Krüppel, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Hat eine Frau zu dir gesagt? Ja, hat zu mir eine Frau gesagt. Also, das ist natürlich... Sag mal, Mario. Tut verdammt weh. Mario, du sagst, du warst jetzt mit einer Frau 6 Monate zusammen. Ist das ein richtiges Zusammensein? Habt ihr auch miteinander geschlafen? Ja. Ja, das ja. Das ist natürlich auch wichtig. Also Sexualität, ja, klar. Das ist natürlich ein Tabuthema, sage ich immer. Deshalb absolut ein Tabu. Immer ganz interessant, mal darüber zu reden. Ja, deswegen spreche ich dich jetzt auch an. Das hört man nirgends. Weil sind die Frauen, ich könnte mir vorstellen, dass da die Frauen auch sehr vorsichtig oder gehemmt sind im Bett. Ich habe den Exotenbonus, ich nenne es so. Ach so. Damit spiele ich auch ein bisschen, muss ich sagen. Also es macht schon viele neugierig. Also weil ich nun mal nicht der Hässlichste bin, sage ich immer ganz einfach. Können die Frauen sich im Bett mit dir, hast du den Eindruck, richtig gehen lassen? Ja, im Stehen geht es natürlich nicht, ganz klar. Nicht im Stehen, nein. Wenn wir es mal so austauschen. Aber ansonsten alle ähnlichen Praktiken, die auch Badewanne, weiß ich nicht, wo auch immer. Wir wollen das jetzt, ich weiß nicht, Kinder hören ja auch zu, wie ich festgestellt habe, obwohl die müssen ja im Bett liegen. Von Form von, weiß ich nicht, alles, was möglich ist, was Spaß macht, beiden Spaß macht. Bist du denn da in der ersten Situation gehemmt, wenn du dich dann ausziehst, wenn du deine Unterhose ausgezogen hast und dich entblößt hast in der Form, die nun nicht gewöhnlich ist? Schämst du dich da im ersten Moment? Nein, das tue ich mich nicht, weil ich ganz einfach, die persönliche Beziehung, die ist so intensiv, bevor man sich trifft eigentlich, durch die Gespräche, wo ich versuche, die psychische Sache über die körperliche zu stellen. Das ist mir verdammt wichtig, damit das Körperliche zweitrangig wird oder drittrangig ganz und gar, dass das eigentlich gar nicht beachtet wird. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass generell Menschen mich nicht als Behinderten betrachten, sondern als Mensch. Ich bin nämlich auch ein Mensch. Und das möchte ich ganz einfach erreichen und das versuche ich auch durch Sport und so weiter anderen rüberzubringen. Ich halte mich auch ungern, wie wir es gestern schon hatten und heute, in behinderten Kreisen auf. Das ist ganz, ganz weit verbreitet. Ja, verstehe. Weil man ganz einfach... Du wirst kein Ghetto, du wirst kein Ghetto haben. Nein, will ich nicht. Im Gegenteil, ich liebe die Gesellschaft. Ich gehe gerne auf Partys, ich gehe gerne zur Disco. Ich gehe ja gerne auch in eine, ich habe ja nebenan eine Schwulenkneipe. Mensch, das sind die besten Menschen, sage ich. ganz einfach. Ich bin tolerant und das kommt ja von anderen. Also. Aber leider stehen die Damen nicht lang hinter einem. Irgendwann denken sie, Mensch, der kann mir zwar nicht weglaufen, aber... Also der André habe ich vorhin gewünscht, dass er sich nur endlich mal in eine lesbische Frau verliebt und nicht eine heterosexuelle. Dir wünsche ich jetzt, dass du mal eine Frau findest, die nicht so schnell abhaut. Ein halbes Jahr. Gibt's hier irgendwo einen. Ach na, hundertprozentig wird es die geben. Bei deinem Charme und bei deiner Ausstrahlung wird das wohl kein Problem sein. Aber du bist ja auch erst 21. Also nur Geduld, ne? Ja, was heißt Geduld? Das ist immer so eine Sache. Junger Freund, das Glück hat dauert manchmal lange. Ne? Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut. Ja, das vieles dauert seine Zeit. Ne? Dafür gibt es auch eine ganz einfache Erklärung. Na? Ich bin in Heim groß geworden, ich wurde abgegeben und hatte ganz einfach keine Liebe empfangen, sage ich mal. Und jetzt habe ich natürlich einen enormen Nachholbedarf, diese an anderen Menschen rüberzugeben. Ist klar, das ist natürlich dann verständlich, ja. Mario, mein Lieber, schön nochmal mit dir geredet zu haben. Na klar, ich schicke dir mal ein Foto rein. Mach das bitte, ja. Und wenn es Leute gibt, die Lust haben, mich anzurufen, die Redaktion weiß hinten Bescheid. Wir wissen Bescheid, wir geben es weiter. Nummer kann rausgegeben. Alles Gute. Wünsche ich dir auch, gell? Dankeschön. Weißt du, wie du bist? Dein Buch ist spitze, im Übrigen. Hast du es gelesen? Ja, na klar. Und zwar nach, wo warst du beim Jürgen? Bei Harald Schmidt. Harald Schmidt war nicht Jürgen, der kommt ja gar nicht. Das war ja WDR, da kommt immer nach seiner Sendung kommt das Buch immer noch mal. Es ist immer so ein bisschen ungerecht. Die Leute sagen, Domian, dein Buch. Das Buch hat ja Wolfgang Spikowski geschrieben. Aber das hast du ja betont extra noch. Ja, klar, ja. Das freut uns, dass es dir gefällt. Das ist ein ganz tolles, also finde ich fantastisch. Sehr schön. Wenn du wieder eins rausbringst. Es gibt natürlich viel Einblicke so hinter die Kulissen dieser Sendung und auch hinter die Kulissen von meinem Leben. Ne? Das war auch ein Anliegen, weil die Fans und die Zuschauer uns immer wieder gefragt haben, wie funktioniert das alles und wie macht ihr das? Und dann haben wir gesagt, okay, komm. Nacktputzer-Agentur. Ganz genau, ja. Mario, alles Gute. Ich wünsche dir und deiner Redaktion alles, alles Gute. Jo, danke. Und ich denke, wir hören uns garantiert nochmal. Ich bin fast sicher. Kann sich bei mir melden. So machen wir das. Tschüss. Ciao. 1.33 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Uhr 34 und 34 Sekunden. Radio 1 Live ist hier heute nicht, das WDR Fernsehen. Wir sind unter uns. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer, kostenfrei. Die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Wenn ihr also anrufen wollt, zu welchem Thema auch immer, das könnt ihr gerne machen. Wir können uns hier live in der Sendung unterhalten. Noch ein Hinweis, zwei Hinweise in eigener Sache. Morgen findet keine Sendung statt, da ist ja Feiertag. Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir wieder eine offene Telefon-Talkshow, so wie heute. Und Freitagnacht ist Wolfgang Clement hier bei uns eine Stunde zu Gast und ihr könnt den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen fragen. Ihr könnt ihn private Fragen stellen, politische Fragen, Fragen zu seiner Person, was auch immer. Jetzt bin ich verbunden mit Christian und Christian ist 49 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Was ist dein Thema, Christian? Ja, ich sag mal, erstmal habe ich dich bei Harald Schmidt gesehen und dann denke ich, da liegen wir auf der gleichen Wellenlänge wie wir beide. Aha. Also diese 20%, die kann ich auch vertreten. Ja, ach so, ah ja. Und die 80%, das sind auch meine Sachen. Ne? Na wunderbar. Prima. Also freut mich, da ich durchgekommen bin. Erstmal alles Gute für die Sendung und du machst das wirklich prima da. Dankeschön. Vielleicht sollte ich mal eben für die das nicht gesehen haben, mal auflösen, was welche kryptischen Zahlen du da gerade genannt hast. Ja. Ich habe die These aufgestellt, dass um die 20% der hochkarätigen Fußballer in Deutschland mindestens bisexuell veranlagt sind. Ja, und du hast auch gesagt, du bist 80% schwul und 20% liebst du auch Mädchen. So in etwa, ganz genau. Auf die Zahl habe ich mich jetzt berufen. Ja, so genau, ja. Okay. Okay. Und denke ich, da liege ich auf der gleichen Länge wie du. Aha. Prima. Mein Problem ist, dass ich also einen jungen Mann liebe, 25 Jahre, und der ist verheiratet. Der ist verheiratet? Ja. Wie lange kennt ihr euch schon, ihr beiden? Oh, wir kennen uns schon 5-6 Jahre. So lange? Aber intensiv kennen wir uns ein Jahr. Was heißt denn intensiv? Läuft da was? Freundschaftlich, ja, läuft da was. Aber erotisch, sexuell nichts? Wenig. Was heißt wenig? Ein bisschen doch? Ein bisschen doch, ja. Was heißt denn ein bisschen? Naja, das ist vielleicht, er hat sehr viel Verständnis für mich und erwidert das auch. Was erwidert er denn? Küsschen? Küsschen nicht, aber naja, er erwidert schon was. Also eine Berührung mal? Ja. Aber kein Sex? Sex, nein. Nein. Ist er denn auch ein bisschen bi oder ist er... Ich denke ja, ich weiß es nicht, ich denke es mir. Aber er weiß, um dich weiß er Bescheid, du redest offen über ihn, was... Ja, ganz offen. Ganz offen. Frau, die weiß das auch. Die weiß es auch. Ja. Siehst du ihn denn oft auch alleine? Ja. Oder mehr mit seiner Frau zusammen? Nö, nee, auch alleine. Mhm. Hatte er Kinder? Eins. Ein Kind, mhm. Wie ist denn überhaupt dieser Kontakt zustande gekommen? Ist ja ein großer Altersunterschied. Ja, ich kenne ihn von da, wo er arbeitet. Mhm. Und sag ich mal, du weißt, wie das ist. Und ein Typ, der gefällt dir. Und da legst du, dann versuchst du, einen Kontakt zu finden. Mhm. Ja? Es ist aber von deiner Seite aus nie thematisiert worden bei ihm, dass du in ihn verliebt bist. Doch, er weiß es. Er weiß es. Ja. Du hast es klar gesagt, pass mal auf hier, so ja, und so. Ich, richtig. Eigentlich bin ich, ja, wie hat er darauf reagiert? Tolerant, sag ich mal. Also er akzeptiert das. Er akzeptiert es? Er sagt natürlich nicht, er liebt mich, aber er akzeptiert es. Ja, was bedeutet das? Ich weiß es nicht, Domian. Das ist einfach, weißt du, ich bin, wie gesagt, 49 und ich bilde mir ein, also Menschen schnell zu erkennen und auch einzuordnen. Nur bei ihm fällt es mir recht schwer. Mhm. Es kann ja auch die Möglichkeit bestehen, auch das habe ich selbst einige Mal schon erlebt in meinem Leben, dass sich ein heterosexueller Mann sehr geschmeichelt fühlt, wenn man als Schwuler oder bisexueller Mann ihn hofiert, wenn man ihn in den Himmel hebt. Mhm. Und dass er dann dieses sehr lange bereit ist hinzunehmen. Ja. Und die Gefahr besteht natürlich dann, dass man als Werbender denkt, ach, der ist in mich auch verliebt, nur allein deshalb, weil er nicht gleich sagt, nein. Ja, ich habe das schwer, darunter zu leiden, er nicht. Eben, so genauso. Er genießt das im Moment. Weiß ich nicht, ob er es genießt. Ja, natürlich ist es doch toll, wenn du bist ein netter Mann, ein toller Freund und du machst alles für ihn. Das ist doch klasse, das hat er so von einem Mann noch nie erlebt. Und solange du ihm nicht an die Wäsche gehst, kann ihm das doch alles völlig egal sein. Ja. Und da ist die Gefahr, dass Mann oder dass du jetzt in dem Fall auch ausgenutzt wirst. Weil du letztendlich nein, das glaube ich nicht. Nee, aber du kriegst natürlich nicht das zurück, was du eigentlich möchtest. Das ist richtig, ja. Deine Sehnsüchte sind ja ganz anderer Natur. Du möchtest mit dem kuscheln, du möchtest ihn küssen, du möchtest mit dem Sex haben. Richtig. Ja. Und das kriege ich nicht zurück. Aber trotzdem, ich meine, ich könnte auch mit ihm gut befreundet sein, ohne Sex. So, das ist jetzt genau die Frage. Ist dein Verliebtsein so stark, dass du es nicht aushältst ohne Sex? Oder sagst du, okay, ich akzeptiere so, wie er ist, und ich bin auch bereit, eine freundschaftliche Ebene zu akzeptieren? Richtig. Okay. Ich akzeptiere auch die Freundschaft ohne Sex, natürlich. Wenn du dich da gut im Zaun hast und nicht nur ständig danach hechelst, dann ist es doch okay. Nach dem Sex hechle ich gar nicht, aber ich hechle nach der Freundschaft. Ja, das ist doch okay, da könnt ihr euch doch treffen. Das ist für ihn doch wahrscheinlich auch eine tolle Sache, diese Freundschaft. Ja. Auch eben die Freundschaft zu einem Älteren. Man lernt ja viel von älteren Leuten. Das ist ja immer was. Ich weiß nur nicht, sag ich mal, ich habe das Problem für mich, warum findet er mich, sag ich mal, in Ordnung für eine Freundschaft? Ich bin 49, 25. Der Altersunterschied ist einfach so groß. Na, hör mal, wenn den keine Erotik interessiert, ne? Ist es doch sehr leicht erklärbar. Du bist ein erfahrener Mann. Und es ist sehr interessant, mit erfahrenen Menschen befreundet zu sein. Ja, und was kann ich weitermachen? Was würdest du mir empfehlen? Soll ich auf diese sexuelle Schiene weiterreiten und versuchen, ihn auch mal zu pushen und zu kriegen, wie du sagst? Oder kann ich mir das ganz abschminken und einfach nur auf der freundschaftlichen Schiene weitermachen? Es gibt ja noch ein Zusatzproblem. Du funkst da ja auch noch in eine Beziehung dann rein. Richtig. Die will ich auch nicht kaputt machen. Ja, siehst du. Insofern gibt es gar keine große Alternative als die Freundschaft. Und die Sexualität musst du erstmal ganz hinten anstellen. Richtig. Sollte der Junge irgendwann Interesse zeigen, dann muss er den ersten Schritt machen. Du nicht. Ich darf das nicht. Ich finde nicht, in dem Fall nein. Vor allen Dingen, wenn du auch noch sagst, dass du magst die Frau auch von ihm. Ja, die ist in Ordnung. Ich meine, die hat zwar Probleme mit mir, und das kann ich verstehen, von dem Alter. Und die hat Angst, dass ich ihr diesen Mann wegnehme. Mhm. Da hat sie irgendwie ein bisschen Angst. Ne? Mhm. Und ich bin auch oft da bei der Familie und bin auch jetzt hier, wo ich mit dir spreche, sitzt der Bruder sogar von ihm daneben. Ach so, so. Der hört das mit, ja. Also so offen ist das alles. Ja. Mhm. Also mit dem Bruder habe ich viel darüber gesprochen. Oh. Das heißt, ich habe nie eine richtige feste Beziehung gehabt, in meinem ganzen Leben nicht. Mhm. Weder eine hetero noch eine schwule Beziehung. Mhm. Ich will auch keine, sag mal, keine offene schwule Beziehung, will ich gar nicht leben. Mit Typen wie dir, sag ich mal, ohne dich jetzt persönlich zu meinen, dann schon. Mhm. Aber du kennst die schwule Szene, was da rumläuft, und da habe ich kein Interesse. Ne? Christian, ich muss aber was fragen. Als du ihm damals gesagt hast, dass du ihn sehr lieb hast, oder dass du verliebt in ihm bist, was hat er konkret darauf geantwortet? Er hat gesagt, in Ordnung, kann er mit leben. Aha, das ist ja eine interessante Aussage. Ja. Er hat ja nicht gesagt, ja, Christian, irgendwie, ich glaube in dich auch. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Er hat auch ganz offen zu mir gesagt, er ist ein Freund von mir, aber lieben tut er mich nicht, das ist klar. Das hat er gesagt? Ja, und da habe ich auch Verständnis für. Das ist auch für mich kein Problem. So, dann ist deine Frage aber ganz klar beantwortet. Du kannst dir das sexuell abschminken, und ich würde an deiner Stelle da auch keine weiteren Aktivitäten unternehmen. Wenn du dich damit abfinden kannst, mit ihm nur in Anführungszeichen eine Freundschaft zu haben, dann lebe diese Freundschaft. Aber du weißt, dass das schwer ist. Ich weiß, dass es schwer ist. Da sind wir beide uns einig. Ja, absolut, absolut. Und ich habe manchmal auch schon die Konsequenz gezogen und habe mich dann ganz zurückgezogen von Leuten, wo ich dachte für mich, das hältst du nicht aus. Immer die Anwesenheit von ihm und du immer das Stückchen Speck vor der Nase, und du darfst nicht reinbeißen. Genau, ne? So ist es ja. Also so geht's dann auch nicht. Das kennst du auch. Das Gefühl, denke ich, kennst du auch. Kenne ich absolut. Ja. Da musst du jetzt für dich in dich reingucken und sagen, Ich bin so stark, ich schaffe das, und der Mensch ist mir als Freund wert, ich ziehe es durch. Oder du musst sagen... Das ist kein Problem, Domian. Also ich kann auf den Sex kann ich verzichten. Okay, dann ist das ja klar. Kein Problem, weißt du, den Sex kann man überall kriegen, das weißt du auch. Mhm. Mir geht es wirklich, ich möchte wirklich eine totale, hundertprozentige Freundschaft mit ihm. So, das war die Aussage jetzt schon. Dann lebt das und wisch die homosexuellen, erotischen Ambitionen zu ihm zur Seite. Da kommst du wahrscheinlich eh nicht zu Potte, so wie du es gerade geschildert hast. Ja, vielleicht komme ich doch zu Potte. Ich hoffe mir immer, ich denke, ich habe nicht die ganz unberechtigte Hoffnung, dass ich da vielleicht doch zu Potte komme. Ach, das sind immer so Hoffnungen. Wenn er das schon so klar gesagt hat, vergiss es. Vergiss es. Ja, gut. Christian, grüße ihn herzlich von mir, wenn er mich kennt. Und den Bruder kannst du grüßen? Der Bruder sitzt neben mir. Ja. Wenn du mit ihm sprechen willst, aber das sprengt den Rahmen. Das sprengt den Rahmen jetzt. Ich glaube, wir haben das Problem auch gut erörtert. Du meinst einfach, die Freundschaftsschiene weiterfahren, ja, und den Rest vergessen. Aber du weißt, was schwer ist. Ja, das weiß ich. Das brauche ich dir nicht zu erklären. Genau, so ist es. Alles klar. Alles Gute. Viel Spaß noch. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Nicole. Halt, wo ist sie? Hier, Nicole, 32, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Na? Na? Nicole. Du bist jetzt... Ich habe einen Appell. Ein Appell? Ich habe einen Appell an alle alleinerziehende Mütter. Das heißt, du bist eine alleinerziehende Mutter. Ich war eine alleinerziehende Mutter. Mhm. Und ich bin also von dem Vater meines Kindes verlassen worden. Da war das Kind 3 Monate alt. Mhm. Habe also eigentlich die schwerste Zeit ganz alleine gemeistert und ich finde auch ziemlich gut. Mhm. Und habe dann eigentlich gedacht, niemand schellt bei mir, will mich kennenlernen, ich muss selber was tun. Mhm. Und habe mir gedacht, ich gehe dann mal in eine Talkshow, um mich zu, in Anführungsstriche, präsentieren, ja, um Werbung für mich zu machen. Und dann habe ich gewartet, ob man mich vielleicht kennenlernen möchte. Du bist also in einer Talkshow und hast gesagt, ich bin hier, ich bin eine alleinerziehende Mutter, ich bin eine tolle Frau. Jo. Und ich suche jemanden. So war es, ganz genau. Wo, bei wem warst du denn? Bei Bärbel Schäfer. Bei Bärbel Schäfer. Ja? Und das Thema war alleinerziehende Mütter, oder? Nein, das Thema war überhaupt der Klops. Ich bin hässlich, wer will mich trotzdem? Weil der absolute Hammer, das war, ich bin eingeladen worden zu dem Thema, ich entspreche nicht dem Schönheitsideal und suche einen Partner. Sprichst du denn dem Schönheitsideal nicht? Nein, nein, nein. Na, ich habe ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen. Naja. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt, mhm, und habe mir gedacht, Mensch, ist was für dich, weil Intimes so, so ist nicht meine Sache, das auszuplaudern vom Fernseher oder so. Ja, und dann bin ich dahin, ich wurde eingeladen, wie nennt man das? Gecastet. Das heißt, ja, die haben dich auf Herz und Nieren untersucht, ja, ob du da auftreten kannst. Und geschminkt und alles, saß dann da, hab mich dann zum Besten gegeben. Mhm. Wie viele Männer haben sich gemeldet? 60. Nein. Genau 60 Männer, das war eine tierische Resonanz. 60 Männer, 60 das, ist ja, Männer ja. Das ist ja ein Paradies. Jo, man ich kann aussuchen. Ich habe mich so dermaßen cool gefühlt und dermaßen cool. Also die Männer haben sich gemeldet mit Briefen und mit Fotos? Nein, das waren nur Telefonnummern oder Handynummern, mhm, kurze Angaben, Beruf sowieso und Alter. Ja. Und mit wie viel hast du gesprochen? Ach, circa 4, 5 Leute nur. Mehr nicht, mehr nicht. Nein, und danach habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Ach, und hast du am Telefon schon gemerkt, der ist nett? Am Telefon, sowieso. Sowieso. Der hat keine Stimme gehabt. Ich habe gedacht, ich klick ab, echt. Und dann habt ihr euch gleich dann bald verabredet? War ein bisschen länger. Und dann hatte ich nachher irgendwie einen Down gehabt. Und dann habe ich ihn angerufen, du weißt was, komm jetzt mal bitte sofort vorbei jetzt hier. Und er so, nee, jetzt wirklich? Ich sag, ja, sofort. Und dann kam er auch sofort vorbei in meine Wohnung. Mein Sohn hat geschlafen. Mhm. Und ich habe die Tür aufgemacht, habe ihn gesehen und habe gedacht, buff, ist er. Ich denke, wie kannst du den Mann jetzt irgendwie umwickeln? Aber irgendwie braucht die das gar nicht. Der war schon gleich alles gefloppt. Habt ihr, ja. Darf ich was ganz Indiskretes fragen? Bitte. Habt ihr gleich beim ersten Mal? Nein. Nein. Da bin ich beruhigt. Beim zweiten Mal. Naja, das ist doch anständig. Das ist doch anständig. Aber weißt du was, Nicole, ich habe gerade überlegt, wenn sich da 60 Männer gemeldet haben, ne? Ja, hat es dir nicht unter den Fingern gebritzelt, die anderen auch noch alle auszuprobieren? Man denkt doch immer, nein. Vielleicht noch einen besseren, noch einen tolleren. Nein, komischerweise nein. Ich habe die ganze Anrufliste noch zu Hause bei mir hier liegen. Mhm. Wir sind mittlerweile zusammengezogen, wir haben geheiratet am 28. April. Ach du lieber Himmel, wie schnell geht das? Ja, aber hallo. Wann war die Sendung? Die erste Sendung, die war am 6. November 98. Was heißt die erste? Das war, wo ich mich vorgestellt habe. Mhm. Ach so. Und danach kam nochmal eine Sendung, so von wegen Bärbel, mein Auftritt bei dir hat mein Leben verändert. Ach so. Da waren wir beide zusammen drin, die hatten uns angerufen, mhm, haben mich gefragt, gibt's was Neues? Hast du den Mann immer noch? Ich sag ja. Mhm. Wir wurden zusammen eingeladen. Und ja, und dann waren wir dann zusammen in der Sendung. Also läuft die Sache jetzt schon dann doch 2 Jahre, ne? Kennt ihr euch jetzt? Ja, ja. Mhm. Nun ist dein Tipp natürlich sehr nett und sehr ehrenwert. Aber wir können ja nicht alle Leute, die keine Partner haben, in Talkshows schicken. Natürlich nicht, aber der Appell von mir liegt darin, dass man nicht darauf warten sollte, dass die Leute bei einem anschellen. Das ist natürlich sehr richtig. Ich hatte auch nur eine Person gehabt, die auf das Kind aufpasst. Der war ja ein Säugling noch in der Zeit, oder? Weißt du, Nicole, ich glaube, das ist ein sehr, sehr kluger Satz, den du da gesagt hast. Der betrifft nicht nur alleinerziehende Frauen, sondern generell Singles. Ja. Manche denken wirklich, die Partner schnallen durchs Fenster rein und das passiert alles von alleine. Nein, so geht es nicht. Man muss ja selbst was tun. Ne? Man ganz muss genau, aktiv und man muss rausgehen. Man muss Werbung für sich machen. Mhm. Man muss Werbung für sie machen und die habe ich gemacht. Aber du hast auch wirklich ein Bombenglück gehabt, dass du da in die Show gehen konntest. Aber ne? Hallo, aber wirklich hallo. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe hier ja schon Sachen gehört in der Sendung, wo Leute 1000 Dinge unternommen haben und das funktionierte nicht. Ne? Die Armen. Ja, wirklich. Also ich hatte ein Wahnsinnsglück gehabt und einen ganz tollen Mann dadurch kennengelernt. Jetzt ist Bärbel Schäfer für dich wahrscheinlich eine Göttin, was, oder? So ungefähr, ja. Habt ihr so sie ungefähr. Denn zur Hochzeit? Schade fand ich nur, wir haben sie dabei unterrichtet, dass wir heiraten und es kam keine Resonanz mehr. Ne? Weder nicht mal so eine popelige Karte oder so, gar nichts. Ne? Und ich dachte schon, dass sie vorbeigekommen wäre. Ja. Na gut, das kann man verstehen. Sie hat viele Leute und viele Gäste. Und stimmt auch irgendwo. Aber, so eine doofe Karte hätte jeder Rechercheur mal irgendwie mal schreiben können. Vielleicht auch ein schönes Geschenk noch. Ach, weder noch. Ich meine, eine Karte hätte schon gereicht, ne? Ja, klar. Sie hat die Ehe gestiftet. Ja, haben die Mitarbeiter von Bärbel Schäfer nicht gut gearbeitet. Also Wahnsinn, war ganz toll. Und ich bin heute dermaßen happy. Ich hoffe, mein Mann auch. Ich hoffe, Domian, entschuldige bitte, ich hoffe, er hört mir zu. Ich liebe ihn ganz toll. So kann das er ist haben. Auf Nachtschicht gerade bei Kerr-McGee. Wo ist das? Bei Kerr-McGee. Wo ist das? In welcher Stadt? In Krefeld. In Krefeld, also in Nordrhein-Westfalen. Hört er denn nachts das, auch Radio manchmal? Ja, ich habe ihn angerufen. Ja, dann aber jetzt nochmal richtig. So ganz, sprich ihn mal an und sag's ihm nochmal so richtig voll Schmackes. Danke. Rudolf, ich habe dich unwahrscheinlich lieb und ich bedanke mich dafür, dass du mir mein Leben so gut machst. Schönen Dank. Mensch, oder? So eine nette Nicole. Was meinst du, was dich viele Männer beneiden? Schön, Nicole. Danke, ich wünsche euch, der jungen Familie, die ist ja noch relativ jung, alles Gute. Danke, das wünsche ich dir auch. Ich habe dein Buch gelesen. Auch. Dein neues. Hey. Super, dermaßen. Ich habe ganz neue Erkenntnisse gezogen, mittlerweile von der Sendung, die ich also ziemlich oft verfolge. Ja. Nicht immer, aber ich versuche es öfter, weil mein Kurzer ist erst 4,5 Jahre alt. Ja. Und das Buch ist super, wirklich das, ganz klasse. Das freut uns sehr. Sag mal, hast du dir denn auch mein Fotoalbum hinten angeguckt? Die Bilder aus der Kindheit und Jugend. Nee, aber ich habe ja die ersten Bücher habe ich ja auch schon von dir. Das ist ja auch so Sachen. Da habe ich ja schon einige Klöpfe erlebt, ne? Von wegen Dual, Plattenspieler und so. Ganz genau. Ja. Also die sorgen mir für und große Heiterkeit. Und den Käsekuchen, den backe ich nach, ich schwöre. Meine Mama freut sich riesig, wenn ich ihr ausrichten kann, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen oder Hörerinnen schon gebacken haben. Und ich habe einiges schon gehört. Ja, ich versuche es. Ich habe es mit Backen nicht so. Kochen, ja. Es also, sein muss 5 Gänge, aber Backen, da habe ich ja gar nichts von weg. Aber den versuche ich nachzumachen. Nicole, wir müssen... Ich will den präsentieren. Das ist Mama Domians Kuchen. Genau. Wir müssen eben den anderen Zuhörern erklären. Also in diesem neuen Domian-Buch ist ein Rezept eines... ein Käsekuchen-Rezept von meiner Mama. Von dem tollsten Käsekuchen der Welt. Ja. Und da habe ich gesagt, komm, das muss mit in das Buch rein. Und dann können die Leute es nachbacken. Und sie bringt dir immer was mit und du isst das auf und weg. Genau so ist das. Ja, ich habe es gelesen. Ihr wisst alles von mir mittlerweile. Ich bin ein gläserner Moderator. Dein Bett habe ich auch gesehen. Das Bett ist auch da drin, ja. Haben wir extra noch ein schickes kleines Kissen draufgelegt, bevor wir es fotografiert haben. Ja, Deko. Genau. Also, Domian, so, schönen Dank. Alles Gute. Dass ich mal die Möglichkeit hatte, bei dir anzurufen und das alles zum Besten geben konnte. Ich hoffe, es hilft auch manchen Leuten. Ja, klar, Leuten, natürlich. Ne? Alles Gute, Nicole. Ich wünsche dir auch alles Tschüss. Gute. Tschüss, Domian. Anke, ja, da. Hallo. Ja, Anke ist, wohnt um die Ecke, kann das sein? Ja, ehrlich? Wohnt um die Ecke. Weil die Leitung so perfekt klingt. Ja, wahrscheinlich. Anke, 30 Jahre. Genau. Ist zu Hause. Und auf keiner Party, heute sind alle Leute auf Partys. Halloween-Partys. Völlig bescheuert, kein Mensch weiß, was Halloween ist, aber sie reden alles nach, weil es aus Amerika kommt. Genau, nein, es kommt eigentlich aus Irland. Aus Irland, ja, du bist informiert, ich merke schon. Ja, ich rufe an. Weil dieser kleine Junge da angerufen hat, ist 12 war und adoptiert ist. Mhm. Und ich bin auch adoptiert. Aha. Und ich eigentlich sagen muss, dass ich keinen Drang habe, meine leiblichen Eltern zu finden. Und ich das auch nicht erschreckend fand und eigentlich immer ganz gut damit umgehen konnte, weil ich das ganz früh erfahren habe. Mhm. Und das ziemlich einfach war. Wie alt warst du, als du es erfahren hast? Ich war 6. Ach, so klein. Ja. Wie hat man dir das gesagt? Also wir mussten irgendwas in der Grundschule, mussten irgendwas mitbringen, Geburtszeiten und sowas alles. Und dann war das ein bisschen schwierig bei uns. Da haben wir gesagt, ja, warum denn? Ja, du bist adoptiert, ja, mit 6, da kriegt man das nicht so gebacken, ne? Dann weißt du das nicht so genau, was das heißt, dann erklären sie dir das. Mhm. Naja gut, nimmt man das so hin und dann lebst du dann so weiter. ist vielleicht gar nicht die schlechteste Methode, den Kindern das ganz früh zu sagen, dann wachsen die damit auf und das ist für die ganz normal dann. Ja, das stimmt. Weil du hast das ja auch nicht vor Augen. Also du denkst eigentlich jede Sekunde, ich bin adoptiert, ich bin adoptiert. Gut, aber da wurdest du ja irgendwann älter, wurdest 13, 14, wo manche über das Leben nachdenken. Kommen da nicht doch Fragen, woher komme ich, was sind meine Wurzeln? Ja, dann, nee, dann kamen eher so Fragen, warum denn ich adoptiert worden bin. Und dann habe ich, also erstmal ist das seltsam, wenn du die Eltern ansprechen musst. Die sprechen auch nicht so ganz frei mit dir darüber. Und dann habe ich ja gefragt, ja, was war denn da, warum habt ihr denn ein Kind adoptiert? Da konnte er keine eigenen Kinder bekommen und so. Ja, also meine Mama kann keine Kinder bekommen. Und also meine Eltern waren schon 9 Jahre verheiratet und das war damals dann, die haben früh geheiratet und das war damals dann ziemlich lange, ne? 9 Jahre keine Kinder. Und naja, dann haben sie es dann auch geschafft und dann haben sie auch gesagt, dass es sehr schwer ist, ein Kind zu adoptieren in Deutschland, dass sie sehr viele Behördengänge machen müssen, dass das nicht kontrolliert wird, welche Familie dann ein Baby bekommt. Also ich bin als Baby adoptiert worden, dann war auch ein 7-Monats-Kind, also ist alles so hin und her. Jetzt, also ich weiß wirklich nicht, was aus meinen leiblichen Eltern oder meiner leiblichen Mutter passiert ist. Und eigentlich möchte ich, also man stellt sich manchmal, wenn man so Stress hat mit seinen Eltern, stellt man sich jetzt mal so vor, boah, meine anderen Eltern wären bestimmt besser und weiß ich nicht, sind reich und keine Ahnung. Aber eigentlich, wenn man noch älter wird, so 20 oder so, dann überlegst du dann und dann denkst du ja, mein Gott, die Eltern haben dich ja gewollt. Ja. Zwei Menschen. Ja, toll ist das eigentlich, ne? Die haben dich wirklich gewollt. Ne? Ja, die haben so lange darauf gewartet und die wollten unbedingt jemanden haben, ja, ihre Liebe geben können. Dass, also Resümee bei dir, es ist genauso für dich und dein Leben gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja, genau. Ne? Wirklich, kann man das sagen. Wirklich gut gelaufen. Meine Eltern sind echt spitze, muss ich sagen, obwohl ich immer, also ich denke genau die gleichen Quälen habe wie jeder andere auch. Also Stress und Türen knallen und witzig ist zum Beispiel, meine Mutter sagt mal, du bist genau wie meine Schwester und obwohl das eigentlich alles nie so sein kann. Ja. Und wenn so Leute manchmal sagen, also manchmal, also an solchen Sachen erinnert man sich dann immer. Also. Siehst aus wie dein Vater oder wie deine Mutter. Und Also das war eine kurze Rückmeldung auf den Markus von vorhin. Ja. Ich danke für deinen Anruf, wünsche alles Gute dir weiterhin, Anke. Ja, danke. Tschüss. Und tschüss. Markus, 18. Ja, hi Domian. Hallo Markus. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber wir schaffen es noch. Ja, mein Problem ist, dass meine Freundin, also vor ungefähr 1,5 Wochen, mit meinem ehemalig besten Kollegen durchgebrannt ist. Ah, immer diese Geschichten mit den ehemalig besten Kollegen. Was heißt durchgebrannt? Ist sie, seid ihr erst getrennt oder wie? Ja, also ich war auf den Tag genau 2 Monate mit ihr zusammen. Geht ja noch. Praktisch sogar auf der Stunde genau. Weil das war um 4 Uhr morgens und um 6 Uhr sind die beiden abgehauen. Wohin? Ja, das wusste ich bis heute wusste ich das nicht. Die sind jetzt in Bochum, weil ich wohne in Dortmund und die sind jetzt nach Bochum gezogen und alles. Ach, und die hat sich bei dir nie mehr gemeldet? Die haben sich, ja klar, haben die sich gemeldet, weil sie ist bei mir eingezogen halt, weil es gab halt die Aktion, dass sie hat für mich am Anfang alles aufgegeben. Und sie meinte, ich habe sie halt über ein Tell Me kennengelernt, das kennst du bestimmt auch, dass so Quicks und sowas gibt es ja, diese kleinen Pieper. Und dann habe ich sie kennengelernt und dann hat sie hinterher alles aufgegeben, so Ausbildung und all so ein Scheiß. Wie, die ist und nach 2 Monaten schon dann zu dir gezogen? Nein, die ist umgerechnet nach circa 1 Woche, 2 Wochen zu mir gezogen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So, jetzt, wir raffen das mal ein bisschen. Und dann ist sie mit dem Typ durchgebrannt, wie du sagst. Ja. Und hat dann, ist aber wieder zurückgekommen und hat ihre Sachen aus der Wohnung geholt. Ja, dann sind sie 3 Tage später, ungefähr nach dem Wochenende, ja, sind sie dann gekommen, haben die Tür aufgetreten, haben die Sachen rausgeholt, dann ist Polizei da gewesen, alles. Ach du Scheiße. Die Polizei meinte erstmal so, ja, könnte keine Anzeige gemacht werden wegen Hausfriedensbruch oder so, halt weil sie hier gewohnt hat und alles. Hör mal Markus, ich hoffe nicht, dass du dieser Frau jetzt hinterher weinst. Jein. Nee, nicht jein. Weil, ja. Bist also, du wahnsinnig? Wenn sowas passiert ist, dann sei froh, dass du los bist. Ja klar, aber ich meine, weil hast du sie geliebt, weißt du? Ja, aber Mensch, waren es nur 2 Monate. Ne? Das ist ja noch keine Zeit, wo man so richtig sich tief in einen Menschen hinein begibt, wo so eine tiefe Bindung entstehen kann. Und wenn dann solche Sachen passiert sind wie bei euch, schminkst du dir von der Backe, Mann. Ja klar, ich meine, die machen ja heute noch Stress, weil die haben heute ihre letzten Klamotten abgeholt. Und da wollten sie dies noch haben und jenes noch haben. Und dann habe ich auch irgendwann Nein gesagt, weil ein Kollege von mir ist im Moment hier. Und der hat auch einen ziemlichen Hals auf die beiden, jetzt besonders auf ihn, weil er halt die Aktion angefangen hat. Ja gut, aber sie macht ja alles mit, insofern trägt sie genauso viel Schuld, Markus. Ja, klar. Jetzt haben wir das Problem, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, das, was du gesagt hast, reicht mir aus, um dir ganz klar zu sagen, vergiss sie, vergiss sie, vergiss sie. Und tschüss. Mhm. Markus, alles Gute. Jo. Tschüss. Alles klar, tschüss. In der Technik, Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir nicht da, das ist Feiertag. Donnerstag sind wir wieder da, auch im WDR Fernsehen, wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und Freitagnacht ist Wolfgang Clement hier bei mir zu Gast. Er stellt sich euren Fragen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Feiertag. Bis dahin, ciao.